Schlaf, Bürger, schlaf, dein Wappentier, das ist das Schaf, ist brav wie du, wenn, wie gesagt, der Hund es hin zur Pferche jagt. Schlaf, Bürger, schlaf, schlaf, Bürger, schlaf, wie du dich auch im Wohlstand bläst, du weißt, dass du zum Teufel gehst, doch mach's wie jeder feige Mann, erkenn es klar und glaub nicht dran. Schlaf, Bürger, schlaf, schlaf, Bürger, schlaf, du meinst dem dämlichsten Geschwätz, beugt sich selbst das Naturgesetz. Schlaf, Bürger, schlaf, schlaf, Bürger, schlaf, das Ausland, wenst du müsste schützen, den Wohlstand unserer Tiefschlafmützen. Schlaf, Bürger, schlaf, schlaf, Bürger, schlaf, uns hindern keine Kinder mehr bei Flügen über Land und Meer. Die Lücke, die entstehen mag, fühlt froh ein fremder Menschenschlag. Schlaf, Bürger, schlaf, schlaf, Bürger, schlaf, wenn sie dir frech ins Antlitz spucken, sollst du nicht mucken und nicht zucken. Schlaf, Bürger, schlaf, schlaf, Bürger, schlaf, dein Amt ist und nicht nur zum Schein der Spucknapf aller Welt zu sein. Du zahlst und kriegst, genießt und lachst, bis auf der Schlachtbank du erwachst. Bis dahin, schlaf.